الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر لا لن لا لن لنا وقوله الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره أما بعد. طيب, wir sind gerade bei welchem Buch, Hussein? Abu Asker? Abu Qadir? Assalamu alaikum? Irgendwer? Jami' al-Ulum wal-Ahkam. Wal-Hikam. Jami' al-Ulum wal-Hikam. Al-Hikam, also. Von wem? Hussein? Von Ibn Rajab al-Hanbali. Barakallahu fiik. Was ist das für ein Buch, Abdul Qadir? Was ist das für ein Buch? Erinnere dich ein bisschen. Du weißt es. Was ist denn dort? Ah. Nix? Wo ask? Ein bisschen lauter. Eine Hadith-Sammlung, und zwar die 40 Hadith von Imam Nawawi plus noch weitere 10. 50 Hadith, Barakallahu Fik, 40 von Imam Nawawi plus weitere 10 mit Erklärung. Okay, bei welchem Hadith sind wir gerade? Ja, Usaid. Von Ibn Abbas überliefert, Nummer 19. Barakallahu Fik. Barakallahu Fik. Barakallahu Fik. Auch Suleiman und Abu Isa. Das heißt nicht Tafsir al-Hadith, sondern Scharh al-Hadith, ja? Scharh al-Hadith. Okay. Der Hadith ist von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Er sagte, كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي, يا غلام, إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك ولا تجاهك. إذا سألت فاسأل الله, وإذا استعنت فاستعن بالله, واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعوا على أن يضروك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني ich war hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte zu mir, O Junge, ich lehre dir Worte. Bewahre Allah, so bewahrt er dich. Bewahre Allah, findest du ihn vor dir. Wenn du fragst, dann frage Allah. Und wenn du um Hilfe bittest, dann bitte Allah um Hilfe. Und wisse, dass wenn die ganze Menschheit sich versammelt, damit sie dich mit etwas nutzen, so werden sie dich mit nichts nutzen können, außer was Allah für dich geschrieben hat. Und wenn sie sich versammeln, damit sie dich mit etwas schaden, so werden sie dich nicht mit etwas schaden, außer was Allah über dich geschrieben hat. Die Stifte sind erhoben und die Blätter getrocknet. Und in einer anderen Überlieferung heißt das, bewahre Allah, so findest du ihn vor dir. Kenne Allah in der guten Zeit, so kennt er dich in der harten Zeit. Und wisse, dass das, was dich verfehlt hat, dich nicht getroffen hätte. Und das, was dich getroffen hat, dich nicht verfehlt hätte. Und wisse, dass der Sieg mit der Geduld und Erlösung mit der Bedrängnis und mit der Erleichterung, mit der Schwierigkeit, die Erleichterung ist. Okay, wir haben jetzt gemacht, bewahre Allah, wie bewahre ich Allah? Wie bewahrt Allah sein Diener? Und wir haben gestern gemacht, was? Was heißt was? Wir haben gestern gemacht, das Beisammen von Allah Azza wa Jal. Okay? Das Beisammen Allahs. Wir haben unterschieden zwischen was? Drei Arten oder zwei Arten von Beisammensein. Die erste Art ist, was du sagst? Dass Allah über den Thron erhoben ist. Nein, nein, das ist allgemein. Allah selber ist über den Thron erhoben. Aber das Beisammensein. Ah, die allgemeine und die mit den Gläubigen. Barakallahu fik. Die allgemeine, für jeden, dass Allah über jeden Bescheid weiß. Und die was? Die für die Gläubigen, das ist die Ma'ayatu, An-Nusrati wa Ta'id, das heißt, das Beisammensein von Unterstützung und Hilfe und so weiter, ja? Okay. Na. Barakallahu fikum. Wir gehen heute über Kenne Allah in der guten, so kennt er dich in der harten Zeit. Es bedeutet, wenn der Diener Allah Azzawajal fürchtet und ihn kennt in der guten Zeit, so wird Allah Azzawajal ihm auch unterstützen und helfen in der harten Zeit. Also in der Zeit der Katastrophen, Heimsuchungen und Prüfungen und so weiter. Okay? So ist die Ma'rifatul Abdi li Rabbihi Nau'an. Wie kennt? Pass auf das Mädchen auf, pass auf das Mädchen auf. Bismillah. Die Lirabbihi Nau'an. Das bedeutet, die Bekanntschaft, dass der Diener sein Herr kennt, hat zwar was? Zwei Arten. Die eine ist die allgemeine Bekanntschaft, okay, und die andere ist die allgemeine Bekanntschaft, und das ist die Bekanntschaft des Glaubens, dass ich an Allah Azzawajal mit dem Iman glaube, so kenne ich Allah Azzawajal, okay, verstanden, okay, dass ich Allah Azzawajal durch den Iman und Tasdiq und Iqrar, das heißt, dass ich Okay. Barakallahu fikum, schaut mich jetzt noch nicht an. Barakallahu fikum. Das ist die allgemeine Bekanntschaft, das heißt, dass ich durch den Tasdiq und Iqrar, ich gebe zu, dass es Allah gibt und ich glaube an ihn, so ist das eine Bekanntschaft und das ist die allgemeine Bekanntschaft für alle Gläubigen. Jeder Gläubige kennt Allah Azzawajal. Okay? So gibt es ja, auf Ägyptisch sagt man bei uns, Araf Rabbina. Der Wahid bi'araf Rabbina. Was heißt das? Einer, der unseren Herrn kennt, yani das ist ein Praktizierender. Verstanden? Also sogar in der Umgangssprache, yani subhanallah. Auf jeden Fall, für alle Gläubigen, yani für alle Muslime, diese Bekanntschaft haben sie, dass sie Allah Azzawajal auf irgendeine Art, einer mehr, einer weniger, kennen. Und die zweite Art, das ist eine spezielle, spezifische Bekanntschaft. Ah, das ist die schöne. Das ist die schöne Bekanntschaft, die erfordert, dass der Herz dazu neigt, vollkommen zu Allah neigt. Der Herz hängt von Allah Azzawajal ab. Der Herz, kennt ihr das? Wie soll ich das vergleichen? Kennt ihr das, subhanallah, wenn jemand in der Jahiliyyah, subhanallah, so die ersten Tage verliebt war? Ja? Kennt ihr das oder nicht? Jetzt tut zwar allein nicht so unschuldig, kommt. Kennt ihr oder nicht? Dass man so verliebt ist und so weiter und so fort. Ja? Und so soll der Herz des Mu'mins immer an Allah sein. Immer gegenüber Allah Azzawajal sein. Dass man an Allah Azzawajal, die ganze Zeit an Allah Azzawajal denkt, dass man an Allah, der Herz neigt vollkommen nur zu Allah Azzawajal. Ja? Und dass er sich immer mit Allah Azzawajal tröstet. Und dass er durch das Dhikr von Allah Azzawajal die Ruhe findet. So wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam was gesagt hat, Arihna, yal, sag, Arihna bis Salati, ya Bilal. Komm, Ab Bilal, steh, mach Adhan auf, damit wir endlich Ruhe bekommen. Fürs Gebet. Schaut das an. Die anderen sagen, warum betest du so lange? Gib uns ein bisschen Ruhe, Mann. Heute, subhanallah. Und der andere sagt, subhanallah, sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was? Bringe uns, bringe arhna biha ya Bilal. Allahu akbar. Alla bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Aber welche Qulub? Durch Allah, das Gedenken an Allah azza wa jall finden die Herzen Ruhe. Aber welche Herzen? Der Gotteszüchtigen. Nicht der Herzen von Shayatin. Allahu musta'an. Okay. Wal-Haya umminna. Und dass man sich vor Allah azza wa jall schämt. Allahu Akbar. Wenn ich mich vor Allah azza wa jall schäme, wenn wirklich jemand sich vor Allah azza wa jall schämen würde, glaubt er, würde eine Sünde begehen? Ja? Dass man Allah azza wa jall fürchtet. Okay, und so weiter. Das heißt, ein Diener, der sich vor Allah azza wa jall schämt, so wie wir das von Sheikh Hafid al-Dosari gehört haben, die Geschichte von Nuruddin Mahmud Zanki, ja? Als er gesagt hat, als von ihm gesagt hat, ja? Yani, warum er nicht lächelt. Was hat er gesagt? Inni la astahi min Allah an yarani mutabassiman wal muslimun yuhasiruhum al firanju bi taghrib dumyat. Sagt Allah, ich schäme mich vor Allah, dass er mich lächeln sieht, wenn die Muslime belagert werden, nur belagert, nicht angegriffen, getötet und vergewaltigt, nur belagert. Wenn die Muslime belagert werden, an der Front von Dumyat. Wo ist Dumyat? Wo ist Dumyat? In Ägypten. Okay? Das ist die Scham vor Allah Azza wa Jal. Das ist die Scham vor Allah Azza wa Jal. Es wurde auch überliefert, dass der gleiche König Mahmud, Nuruddin Mahmud Zanki, und übrigens Nuruddin Mahmud Zanki ist derjenige, yani Salah ad-Din al-Ayyubi ist eine gute Tat von seinen guten Taten. Er ist sozusagen der Ziehvater und der Lehrer von Salah ad-Din. Subhanallah. Allahu a'lam, weiß ich jetzt nicht auswendig. Auf jeden Fall, Nuruddin Zanki hat immer Dua gemacht in Sujud. Hat gesagt, oh Allah, gebe deinen Sieg dieser Umma und gebe es nicht Mahmud al-Kalb. Gib den Sieg dieser Umma, aber gib es nicht Mahmud den Hund über sich selber. Subhanallah. Allahu Akbar. Das ist die Scham vor Allah Azza wa Jal. Das ist die Scham vor Allah Azza wa Jal. Ich kannte mal jemand, subhanallah, der hat yani einmal eine Sünde begangen, und zwar für uns eine Kleinigkeit. Yani, er hat ein bisschen das Gebet verspätet. Nicht einmal, dass die Zeit vorbei war, ganz nur verspätet. Ja, für ihn ist das eine Sünde. Für ihn. Ja, für ihn war das nicht nur eine Sünde, sondern eine Katastrophe. Subhanallah. Ja, deswegen, yani, was meine ich damit? Für ihn war das was Schlechtes. Mit das Wort Sünde habe ich jetzt nicht gemeint. Ja. Auf jeden Fall, yani, wallahi, der konnte weder ruhig schlafen, noch ruhig essen, noch ruhig sitzen. Der hat geweint, subhanallah. Der hat gesagt, ich mache das, während ich Allahs Luft atme und von Allahs Ni'ma esse und auf Allahs Erde mich bewege. Und der war ja kurz vor einem Nervenzusammenbruch wegen einer Kleinigkeit. Und die Salaf, und das ist jemand von der heutigen Zeit, ja, nicht jemand von der Salaf. Allahu Akbar. Möge Allah Azza wa Jalla ihm annehmen. Und die Salaf, ja, wenn einer von denen, die haben gesagt, wenn einer eine Sünde begangen hat, hat er manchmal 50 Tage Qiyam al-Layl gemacht dafür. 50 Tage. Und das ist die spezielle Bekanntschaft zu Allah Azza wa Jal. Das ist das speziell, das ist nicht die allgemeine Bekanntschaft mit Allah Azza wa Jal, sondern das ist die spezielle Bekanntschaft. Und das ist für diejenigen, ja, deren Herzen wirklich voll mit Iman ist. Und die wirklich Allahs Nähe spüren. Ja? Das ist diejenigen, die vollkommen sich Allah Azza wa Jal ergeben haben. Das ist für diejenigen, die wirklich nur Ruhe finden, wenn sie für Allahs Religion arbeiten. Nur Ruhe finden, wenn sie Allahs Buch lesen. Ja? Das ist für diejenigen, die sich vor Allah Azza wa Jal schämen, die Allah Azza wa Jal tatsächlich fürchten. So, er sagte einer von den Salaf, Masakinu ahlu dunya, kharaju minha, wama dhaqu atyaba ma fiha, qila lahu, wama huwa, qala ma'rifatullahi azza wa jal. Er sagt, arm sind die Leute von Dunya. Arm sind sie. Sie sind von der Dunya rausgegangen und sie haben das Schönste davon, das Beste davon nicht genossen. Er sagt, man sagte zu ihm, was ist das? Er sagt, die Bekanntschaft mit Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und Ahmad ibn Asim al-Antaki sagte, أحب أن لا أموت حتى أعرف مولاي وليست معرفته الإقرار به ولكن المعرفة إذا عرفته استحييت منه ها؟ ولكن المعرفة إذا عرفته استحييت منه. Das heißt, ich liebe es oder ich will, dass ich von dass ich nicht sterbe, bevor ich mein Maula, mein Herr, kenne. Und dass ich ihn kenne, bedeutet nicht, dass ich an ihn glaube, einfach so. Sondern dass die tatsächliche Bekanntschaft mit Allah Azza wa Jal ist was, dass ich, wenn ich ihn kenne, dass ich mich vor ihm schäme. Dass ich mich vor Allah Azza wa Jal schäme. Und das ist welche Stufe von Iman, ya Shabab? Al-Ihsan. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Sehr aufmerksam. Okay, Al-Ihsan. Was ist Al-Ihsan, ihr seht? Man so zu dienen, sieht man ihn sieht. Langsam. Allah so zu dienen. Ob man ihn sieht, aber man ihn nicht sieht, so sieht er dich doch. Barakallahu fiik. Allah Azza wa Jal so zu dienen, als würde er dich sehen. Denn wenn er dich nicht sieht, so siehst du, Entschuldigung, so wenn du ihn nicht siehst, sieht er dich. Wallahu musta'an. Okay? So wie der Diener, so wie die Bekanntschaft zu Allah von den Diener aus zwei Arten hat, so hat die Bekanntschaft von Allah aus zu seinem Diener auch zwei Arten. Auch eine allgemeine und eine spezielle. Die allgemeine, dass Allah Azza wa Jal über seine Diener Bescheid weiß und seine Angelegenheiten und das, was sie verheimlichen und offenkundigen, Bescheid weiß. Okay? So wie Allah Azza wa Jal sagt, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ. Wir haben den Menschen erschaffen und wir wissen, was seine Seele ihm einflüstert. Und Allah Azza wa Jalla sagt auch, وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي قُلُوبِ أُمَّهَاتِكُمْ. Er weiß über euch, ja? Denn er hat euch von der Erde erschaffen, als er euch von der Erde erschaffen hat und als er, ja? Als er noch yani, Embryo, oder wie nennt man das? Embryoden, in dem Bauch eurer Mutter war. Okay? Die zweite Bekanntschaft von Allah Azza wa Jalla gegenüber seinem Diener ist eine spezielle. Und die erfordert seine Liebe zu seinem Diener. Und dass er ihm nähert. Und dass er seinen Dua antwortet. Und dass er ihn rettet von den Heimsuchungen. Okay? Und das ist die Bekanntschaft, wonach jeder Gläubige eigentlich was strebt. Ja? Das ist die spezielle Bekanntschaft, dass Allah Azza wa Jalla dich so kennt, dass er dich nähert. Dass er, aber wenn Allah Azza wa Jalla dich nicht mehr beachtet, Allahu Akbar, das ist eine Katastrophe, Allah. Ja? Dass er hana ala Rabbi, khalas. Ja? So wie Imam ibn al-Qayyim sagt, dass, oder E, dann löschen. سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم. Diejenigen, die über die Wahrheit schweigen, was sagt er über Isi? Die nur schweigen. Er sagte, er nennt sich zuerst Shaitan und Achras, ein was, ein stummer was, Teufel. Und dann sagt er, und diejenigen, وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم قد بلوا في الدنيا بعظم بلية تكون وهم لا يشعرون وهي موت القلوب. Er sagt, und diejenigen, diese neben ihr abfallen von das Auge Allahs, Allah beachtet sie nicht mehr. Und Allah hasst sie. Nicht nur das, sondern sie wurden auch mit der größten Heimsuchung in der Dunya heimgesucht. Und das ist was? Das Sterben der Herzen. Okay? So, das ist die spezielle Bekanntschaft von Allah gegenüber seinen Dienern. So wie es in der Aussage vom Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wo er es von seinem Herrn erzählt, also ein Hadith Qudsi, wo Allah sagt, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمَعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وفي رواية ولئن دعاني لأجيبنه. Das heißt, in dem Hadith al-Qudsi sagt Allah Azza wa Jal, und mein Diener hört nicht auf, sich mir zu nähern mit den empfohlenen Taten, bis ich ihm liebe. So, wenn ich ihm liebe, dann bin ich sein Hören, mit dem er hört. Und sein Sehen, mit dem er sieht. Und seine Hand, mit dem er schlägt. Und sein Fuß, mit dem er geht. Das heißt, Allah Azza wa Jalla ist bei ihm, egal was er macht. Okay? Allah Azza wa Jalla stärkt ihn in all das, was er macht. So sieht er nur zu Halal. Hört nur Halal. Sein Herz ist wach. Sein Fuß, er geht nicht zu Haram. Er tut nicht Botsch, yani Gewalt anwenden in Haram. Okay? Nur in Haram. Und wenn er mich fragt, ich gebe ihm. Und wenn er Zuflucht bei mir sucht, gewähre ich ihm Zuflucht. Und wenn in einer anderen Überlieferung, und wenn er Dua zu mir macht, wenn er mich ruft, antworte ich ihm. Und als Al-Hasan von Al-Hajjaj geflohen ist, ist er zu dem Haus von Habib Abi Muhammad reingegangen. So sagte ihm Habib, ja, aber Sa'id, hast du zwischen dir und deinen Herrn nicht etwas, was du ihm Dua machen kannst? Du hast eine spezielle Bekanntschaft zu Allah. Warum fliehst du so? Allah kann dich schützen. Ja. Dann sagt, und dass er dich vor diesen Leuten schützt, und ja, nicht bedeckt von denen, bedeckt, so dass sie dich nicht sehen. Komm rein ins Haus. Okay, er geht rein und dann nach ihm kam die Polizei. Und sie haben das Haus durchsucht und sie haben ihn nicht gesehen. Subhanallah. Dann wurde dies zum Hajjaj erwähnt. Dann hat er gesagt, er war doch viel mehr, er ist jetzt blind, er war da drinnen, jedoch hat Allah eure Augen verschlossen, so habt ihr ihn nicht gesehen. Subhanallah. Und Al-Fudayl ibn Ayyad hat sich mit Ja'wanat al-Abbada gesammelt, eine Frau, Al-Abida, eine aufrichtige, fromme, alte Frau, damals. Dann hat er sie um Dua gebeten. Eine Abida. فقالت يا فضيل وما بينك وبينه ما إن دعوته أجابك فغشي على الفضيل. Bismillah. Okay? Sie sagte zu ihm, ja Fudayl, das, was zwischen dir und deinem Herrn ist, wenn du ihm Dua, du ja Fudayl, du kannst selber Dua machen. Denn das, was zwischen dir und ihm ist, wenn du ihm Dua machst, er wird dir antworten. Dann fiel Al-Fubailin Ummacht. Subhanallah, wegen sowas. Vielen, die damals in Ummacht. Und heute sprichst du mit jemandem, vielleicht den ganzen Koran liest du ihm vor und Wallahi, er bekommt keine einzige Trainerung, das kann man. وقيل لمعروف معروف zu معروف wurde gesagt وما الذي هيجك الى الانقطاع الى الانقطاع والعباده ها وذكر له الموت والبرزخ والجنه والنار فقال معروف ان ملكا هذا كله بيده ان كانت بينك وبينه معرفه كفاك جميع هذا اوكي يعني hat sich zurückgezogen اوكي und man hat ihm gesagt, was hat dich dazu gebracht, dass du dich nur für Ibadah zurücksehst? Und man erwähnt ihm den Sterben, Mord und so weiter, Jannah und Nar, yani, du kannst auch andere Taten durch andere Taten das Gute erreichen und so weiter. Er hat gesagt, ein König, in dessen Hand all dies ist, der schützt dich vor all dem. Der genügt dir vor all dem. Okay? وفي الجملة فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته يعني allgemein wer gegenüber Allah عز وجل gehorsam ist und gottesfürchtig ist im Zustand seiner wo es ihm gut geht dann wird Allah عز وجل zu ihm barmherzig sein und gnädig und hilft ihm in den Zustand wo es hart hart ist für ihn. Und der Tirmidhi überlieferte von Abi Hurairah radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, man sarrahu an yastajib allahu lahu inda shadaid falyukthiri dua'a fi rakha. Wer es will, dass Allah azza wa jal seinen Dua antwortet in den harten Zeiten, dann soll er viel Dua machen in den guten Zeiten oder in den leichten Zeiten, weil ich mag das eigentlich nicht, dass man sagt guten Zeiten schlecht, weil wallahi manchmal ist diese harte Zeit auch eine gute Zeit. Allah muss da ein. Was soll man machen? Deutsche Sprache. وخرج ابن أبي حاتم وغيره من رواية أبي يزيد النقاشي سبحان الله عن أنس يرفعه أن يونس عليه السلام لما دعا في بطن الحوت قالت الملائكة يا رب هذا صوت معروف من بلاد غريبة فقال الله عز وجل أتعرفون ذلك قالوا ومن هو قال عبدي يونس قالوا عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له من عمل متقبل ودعوة مستجابة قال نعم فقالوا يا رب أفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء قال بلى فأمر الله الحوت فطرحه في العراء يعني نعم رويق تساتن ونشوار تساتن بارك الله فيك أبي يزيد الرقاشي sagte von Anas ein Hadith, dass als Yunus a.s. Dua gemacht hat im Bauch von dem Wal, sagten die Engel, unser Herr, dies ist eine bekannte Stimme von ein fremdes Land. Dann sagte Allah azza wa jal, wisst ihr, wer das ist? Sie sagten, und wer ist das? Er sagte, mein Diener Yunus. Sie sagten, dein Diener Yunus, der immer wieder von guten Taten von ihm erhoben wurden und eine Mustajaba, eine Dawa, die immer beantwortet wurde, der immer wieder Dua gemacht hat um gute Taten, sagten ja. Er sagte ja. Sie sagten, oh unser Herr, könntest du nicht mit ihm gnädig sein für das, was er in der ruhigen Zeit gemacht hat, so dass du ihn vor der Heimsuchung und Prüfung rettest. Er sagte, ja. Dann hat Allah azza wa jalla den Wal befohlen, dann hat er ihm, wie sagt man das, rausgeworfen oder wie man das sagt. Okay? وقال الضحاك بن قيس وقال الضحاك بن قيس اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة. إن يونس عليه السلام كان يذكر الله تعالى فلما وقع في بطن الحوت قال الله عز وجل فلولا كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وإن فرعون كان طاغيا ناسيا لذكر الله فلما أدركه الغرق قال آمنت فقال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ضحاك بن قيس sagt, gedenkt Allah in der ruhigen Zeit, dann gedenkt er euch in der harten Zeit. Yunus alayhi salam hatte immer Allah azza wa jal gedacht, so als er dann in das Bauch von dem Wal fiel, sagte Allah azza wa jal, wäre er nicht von den was Gedenker, muss er behind die Tasbih machen, dann wäre er was bis Yawm al-Qiyam in seinem Bauch geblieben. Subhanallah. Das ist der Tafsir davon. Weil viele Leute glauben, was? Er hat währenddessen nur Tasbih gemacht. Nein, nicht nur währenddessen, sondern auch. فَلَوْلَا كَانَ كَانَ فَعْلِ مَاضِي. Er war von den Musabbihi. Davor auch. Okay? Wäre das nicht, dann hätte ihm Allah Azza wa Jalla drinnen gelassen, was? Bis Yawm al-Qiyamah. Surat al-Saffat. Und Pharaon war ein Tagut. Ein Tyrann. Er hat Allahs Gedenken vergessen. Ja, eine vergessen bedeutet nicht, dass er es wollte und hat vergessen. Das Wort vergessen bedeutet auch in Arabischen, dass man davon abweicht, ja. Okay? Nasullaha falasiyahum. Okay? Als er dann im Ertrinken war, dieser Pharaon, möge Allah Azza wa Jalla alle Pharaonen ertrinken lassen und abschlachten lassen, sagte er, ich glaube, amantu. Was sagte Allah Azza wa Jalla? Jetzt, wo du gesündigt hast und von den Unheilstifter warst, jetzt auf einmal? Nein. Okay? Möge Allah Azza wa Jalla das jeden Tag gut geben. Und Salman al-Farisi, wer ist Salman al-Farisi? Nicht ohne, Allah yahdikum. Bismillah. Das ist ein Sahabi. Sahabi, barakallahu fik. Was war eine bekannte Sache von Salman al-Farisi, Yusuf? Er war Christ. Er hat alle Religionen eigentlich durchprobiert. Aber eine bekannte Sache gibt es von ihm. Er war zuerst Feueranbeter, dann wollte er Christ sein und so weiter. Eine bekannte Sache ist sehr bekannt von ihm. Ich weiß, dass du es weißt. Ghazwat al-Ahzab, was war? Das ist der aufzeigen, Allah yahdik. Wer noch? Abu Askar, was ist los? Okay, was? Er hat doch die Idee mit dem Graben gehabt. Genau. Er war derjenige, der die Idee mit dem Graben gehabt hat. Und deswegen, als Quraysh gekommen sind, als die Soldaten gekommen sind, die haben gesagt, das ist eine Liste, die Araber nicht kennen. Okay? Weil er eigentlich ein Perser ist. Okay? Verstanden? Verstanden? Okay. Salman al-Farisi sagte, إذا كان الرجل دعاء في السراء فنزلت به ضراء فدعا الله تعالى قالت الملائكة صوت معروف فشفعوا له. وإذا كان ليس بالدعاء في السراء فنزلت به ضراء فدعا الله تعالى قالت الملائكة صوت ليس بمعروف فلا يشفع له. الله أكبر. زكت من أنا دائما دعاء عند رويق نتسات مخت in der schönen Zeit, immer wieder Dua macht und dann kommt eine harte Zeit und er macht Dua. Was sagen die Engel? Das ist eine bekannte Stelle, bekannte Stimme. Dann machen sie fürsprachliche Fa'a für ihn. Wenn er aber nur in der harten Zeit kommt und Dua macht, und er macht Dua, dann sagen die Engel was? Eine unbekannte Stimme. Kennst du das? Wenn jemand dich anruft, unbekannt? Unbekannt. Kennst du nicht? Verstehst du? Natürlich ruft man nicht die Engel an. Denn es ist jetzt nicht gerade ein schöner Vergleich gewesen. Okay? Aber die Engel sagen eine unbekannte Stimme. Kennen wir nicht. Halas. Dann machen sie keine Fürsprache für ihn. Okay, das bedeutet aber nicht, dass man in der harten Zeit kein Dua machen soll. Aber je mehr verdient man, dass Allah Azzawajal in Dua antwortet, mehr, wenn man was in beiden Zeiten Allah Azzawajal kennt. Und ein Mann sagte zu Abu Darda, wer ist Abu Darda? Ahmed? Abdullah? Ja? Nein. Ja? Nein. Ein Sahabi. Barakallahu fik. Okay, Abu Shahada, hörst du? Anna. Okay. Ein Mann sagte zu Abu Darda, ausni, yani gib mir eine Nasiha, yani, eine Wasiya. Er sagte, اذكر الله في السراء يذكرك الله عز وجل يذكرك الله عز وجل في الضراء. Eine Gedenke Allah عز وجل in der guten Zeit, so gedenkt er dich, erhaben und gepriesen sei er in der harten Zeit. Und von ihm auch, dass er sagte, also von Abu Darda, dass er sagte, mach Dua zu Allah عز وجل in den Tag, wo es dir gut geht, dann macht er dir, dann erfüllt er, vielleicht erfüllt er dir dann den Dua und antwortet dir in den Tag, wo es dir nicht so gut geht. Und die schlimmsten Shada'id, und die schlimmsten Shada'id, oder von den härtesten und größten Shada'id, von den größten harten Sachen, die auf den Diener fallen in der Dunya, ist was? Der Tod. Es ist von den größten Erschwernisse, die auf den Diener fallen. Und was danach kommt, ist noch härter. Was nach dem Tod kommt, ist noch härter. Wenn das Ende des Dieners nicht das Gute ist, natürlich. So ist die Pflicht des Moments, dass er sich für den Tod vorbereitet. Und für das natürlich, was danach kommt. In der Zeit, im Zustand, wo es seines Wohlbefinden doch was. Aber das ist jetzt alle am Schlafen zu machen. Gute Taten. Durch Taqwa und Amal al-Saliha, barakallahu fik. Also der Diener soll, es verpflichtet dazu, dass er sich für den Tod und was danach kommt, dass er sich dafür was vorbereitet in einem Zustand, wo er seines Wohlbefinden, wo er noch alle Kräfte hat. Noch Taqwa, Gottesfurcht und gute Taten. Denn Allah sollte sagt, Ja, ayyuhal ladhina amanu, taqullaha, wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadi, wattaqullah. Inna allaha, خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الله عز وجل sagt, oh ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah, und jede Seele soll schauen auf das, was hat sie für morgen vorbereitet. Und fürchtet Allah. Das ist der einzige Vers im Koran, wo Allah عز وجل zweimal befiehlt, was? Gottesfürchtig zu sein, subhanallah. Ha? Denn Allah weiß über das, was er tut. Und seid nicht wie diejenigen, die Allah vergessen haben, dann hat sie Allah sich selbst vergessen lassen. Die sind die Freunde, subhanallah. Wenn du Allah vergisst, wallahi, Allah lässt dich selbst vergessen, weil im Endeffekt, das, was du tust, tust du im Endeffekt für dich. Dann vergisst du, dann bist du so mit der Dunya abgelenkt und beschäftigt und rennst hinter der Dunya nach, dass du vergisst, dich für die Reise vorzubereiten. Und wenn du dich nicht für die Reise vorbereitest, bist du verloren. Okay? فَمَنْ ذَكَرَ اللَّهَ فِي حَالِ صَحَّتِهِ وَرَخَائِهِ وَاسْتَعَدَّ حِينَئِذٍ لِلِقَاءِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْمَوْتِ وَمَا بَعْدَ ذَكَرَهُ اللَّهُ عِنْدَ هَذِهِ الشَّدَائِدِ. Also, wer Allah عز وجل im Zustand seines Wohlbefinden und wo es ihm gut geht, gedenkt, und Allah عز وجل und sich für Allah, für das Treffen mit Allah Azza wa Jal vorbereitet durch den Tod und was danach kommt, dann gedenkt ihm Allah bei diesen harten Sachen, bei diesen harten Prüfungen und Einsuchungen. Dann ist er mit ihm in diesen Zeiten und ist gnädig mit ihm und erleichtert von ihm und hilft ihm. Okay? Und lässt ihm auf den Tawhid standhaftig sein. Dann ist, dann trifft Allah Azza wa Jalla, während er mit ihm zufrieden ist. Allahu Akbar. ومن نسي الله في حال صحته ورخائه ولم يستعد حينئذ للقائه نسيه الله في هذه الشدائد بمعنى أنه أعرض عنه وأهمله فإذا نزل الموت بالمؤمن المستعد له أحسن الظن بربه. طيب er sagt, und wenn er, und derjenige, der Allah Azza wa Jalla vergisst im Zustand seines Wohlbefindens und seines, wo es ihm gut geht, und so sich nicht vorbereitet für den Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala, den Allah, den vergisst Allah, vergisst ja nicht, lässt Allah azza wa jalla in diese harten Zeiten mit, yani, Allah azza wa jalla weicht von ihm weg, lässt ihn, okay, überlässt ihn seiner harten Situation. Dann ist, wenn dann der Tod auf den Mu'min kommt, der sich für den Tod vorbereitet hat, der denkt dann gut über Allah Azza wa Jalla und findet Ruhe, subhanallah, und bekommt die frohe Botschaft von Allah Azza wa Jalla verkündet. Dann liebt er das Treffen mit Allah Azza wa Jal. Und dann liebt Allah Azza wa Jal das Treffen mit ihm. Und der Unsittliche, genau das Gegenteil. Und da freut sich der Mu'min über das, wo er hingeht. Er freut sich darüber. Und der Nachlässige bereut, aber an dem Tag, wo es keine Reue mehr nutzt. Und dann wird er sagen, ja, hasrata ala ma faradtu fi jambillah. Er bereut, was habe ich, wie war ich wohl nachlässig? Dann verzweifelt und bereut, aber wallahi, der nutzt ihm keine Reue mehr. Qala Abu Abdurrahman al-Salami, qabla mawti, kayfa la arju rabbi, wa qad samtu lahu 80 Ramadan. Er sagt, wie kann ich nicht auf. Er war bei seinem Tod, Abu Abdurrahman al-Salami, wie soll ich nicht auf Allahs Gnade hoffen, wo ich für ihn 80 Ramadane gefastet habe. Und Abu Bakr ibn Ayyash sagte zu seinem Sohn, als er starb, also bei seinem Tod, also wo Abu Bakr, sagte, glaubst du, dass Allah Azza wa Jal deinen Vater verloren gehen lässt? Dass er für ihn verloren gehen lässt? Dass er für ihn, also was lässt er für ihn verloren gehen? 40 Jahre, wo er den Koran jeden Tag gelesen hat, vervollständigt. Jahre lang, jeden Tag, liest er den Koran vollständig. Und wir schaffen es nicht einmal 10 Eier zu behandeln. Alaikum salam wa rahmatullah. Und Adam ibn Abi Iyas hat den Koran vollständig gelesen, während er im Todesbett sozusagen liegt, subhanallah. Dann sagt er, حبي لك إلا رفقت به في هذا المصنع. كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت أرجوك لا إله إلا الله ثم قضى. أساس تخمن ليبة سدية سامت مير بام هاتسي in dieser Zeit, jetzt. Ich habe meine Hoffnung an, bis zu diesem Tag gelassen. Und ich hoffe an dich. Ich habe immer an dich gehofft. Es gibt keinen Gott außer dich. Ja, es gibt keinen Gott außer Allah. Also, la ilaha illallah, der ist gestorben. Und als Zakaria ibn Uday im Tod lag, kurz vor dem Tod lag, hat er seine Hand erhoben und sagte, Allahumma inni ilayka la mushtaq. O Allah, ich sehne mich nach dir. Und Abu Samad al-Zahid sagte bei seinem Tod, Sayyidi, lihadihi sa'ati khabbatuk, wa lihada al-yawm ikhta'e. Wa lihada al-yawm ikhta'aytuk, haqqaq husna dhanni bi. Sagt mein Herr, bis zu dieser Stunde habe ich meine Hoffnung an dich gelassen. Ja? Da brauche ich jetzt dich. Ja? So erfülle das, wie gut ich Husna Dhan über dich habe. وقال قتادة في قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قتادة sagt über die Aussage von Allah Azza wa Jalla, und wer Allah fürchtet, den gibt er einen Ausweg. Er sagt, von der Bedrängnis, das bedeutet, von der Bedrängnis bei dem Tod. Er gibt ihm einen Ausweg von der Bedrängnis bei dem Tod. Und Ali ibn Abi Talha sagte von Ibn Abbas über diesen Vers, dass Allah Azza wa Jal ihm vor jeder Bedrängnis in der Dunya und Akhira errettet, wenn er Allah natürlich fürchtet. Und Zayd ibn Aslam, wer ist Zayd ibn Aslam? Ha? Oder was? Zayd ibn Aslam ist wer? Weißt du es oder nicht? Sein Vater Aslam ist einer von den Tabi'in. Sein Vater Aslam war ein Diener von Umar radiallahu anhu. Und er war einer von den Tabi'in auf jeden Fall. Er überliefert, glaube ich, von Abdullah ibn Umar, von mehreren Sahaba hat er überliefert. Yani, das ist eine sehr, sehr yani, nahe Quelle sozusagen zu den Sahaba. Yani, Zayd ibn Aslam war einer von den Tabi'in. Okay? Zayd ibn Aslam sagte über die Aussage von Allah Azza wa Jal, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Er sagte, in dem Vers, diejenigen, die gesagt haben, unser Herr ist Allah, und dann auf dem Weg blieben, auf dem geraden Weg, über die kommen die Engel, ja, fürchtet nicht und seid nicht traurig und so weiter, sagt, das ist bei seinem Tod die frohe Botschaft, die ihm verkündet wird. Und in seinem Grab und Yawm al-Qiyamah. Und dann ist er in Jannah. فَإِنَّهُ لَفِي الْجَنَّةِ وَمَا ذَهَبَتْ فَرْحَةُ الْبِشَارَةِ مِنْ قَلْبِكَ. Das heißt, er kommt sogar in Jannah an und die Freude über diese frohe Botschaft ist noch immer nicht vergangen von seinem Herzen zu kommen. Okay? Die Engel kommen zu ihnen bei dem Tod im Grab, Yawm al-Qiyamah, immer mit dieser frohen Botschaft. لَا تَخَافُ وَلَا تَحْسَنُ. Seid nicht traurig und habt keine Angst. Okay? وَقَالَ ثَابِتُ الْبَنَانِي فِي هَذِهِ الْآيَةِ بلغنا أن المؤمن حين يبعثه الله من قبره ويتلقاه ملكاه اللذان كانا معه في الدنيا فيقولان له لا تخف ولا تحزن فيؤمن الله خوفه ويقر له عينه فما من عظيمة تغشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين لما هداه الله ولما كان يعمل في الدنيا. Das heißt, uns wurde erzählt oder uns wurde hat erreicht, dass wenn der Mu'min, wenn Allah den Mu'min in seinem Grab wieder auferstehen lässt und seine zwei Engel, die mit ihm in der Dunya waren, ihn nehmen, yani auf ihn treffen, ja, dann sagen sie zu ihm, sei nicht traurig, hab keine Angst, fürchte nicht. Denn Allah also just schützt seine Angst. Das heißt, er sichert ihm. Dann hat er keine Angst mehr. Und er freut sich dann. Und alles, jede Katastrophe, die über die Menschen kommt, oder jede Furcht, die über die Menschen Yawm al-Qiyamah kommt, ist für den Mu'min dann eine Freude für die Rechtleitung von Allah Azzawajal und für das, was er in der Dunya getan hat. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayka. Barakallahu fiik. فتقدم يا مجاهد للسلاح ولتردد في الربا والبطاح أيها الأسد ألا هب إلى حومة الحرب بعزم الشهداء أيها الأسد ألا